Erster nimmt Menschen mit schwachem Glauben auf. Urteilt nicht über ihre Meinungen. Zweiter, manche glauben, sie dürfen alles essen. Andere sind schwach und essen nur Gemüse. Dritter, wer isst, soll den anderen nicht verachten. Wer nicht isst, soll nicht urteilen. Gott hat ihn angenommen. Vierter, du sollst den Diener eines anderen nicht richten. Er ist seinem Herrn verantwortlich. Der Herr wird ihn aufrecht halten. Fünfter, manche halten einen Tag für wichtiger. Andere halten jeden Tag für gleich wichtig. Jeder soll nach seiner Überzeugung leben. Sechster, wer einen Tag feiert, tut es für den Herrn. Wer isst, isst für den Herrn und dankt Gott. Wer nicht isst, tut es für den Herrn und dankt auch Gott. Siebter, keiner von uns lebt nur für sich selbst. Keiner von uns stirbt nur für sich selbst, Rasse 8. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Wir gehören dem Herrn, egal ob wir leben oder sterben. Neunter, Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden. Er ist Herr über Tote und Lebendige. Zehnter, warum richtest du deinen Bruder? Warum verachtest du deinen Bruder? Wir alle werden vor Gottes Gericht stehen. Elfter, es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr. Alle Knie werden sich vor mir beugen. Alle Zungen werden Gott dienen. Zwölfter, jeder von uns wird Gott für sich selbst Antwort geben. Dreizehnter, wir sollen nicht mehr übereinander urteilen. Wir sollen darauf achten, dem Bruder keinen Anstoß zu geben. Vierzehnter, ich bin im Herrn Jesus überzeugt, nichts ist von Natur aus unrein. Aber es ist unrein für den, der es so sieht. Fünfzehnter, wenn dein Bruder wegen einer Speise traurig wird, handelst du nicht liebevoll. Zerstöre nicht mit deinem Essen den, für den Christus starb. Sechzehnter, euer Gutes soll nicht schlecht geredet werden. Siebzehnten, Gottes Reich ist nicht Essen und Trinken. Es ist richtiges Handeln, Frieden und Freude durch den Heiligen Geist. Achtzehnter, wer Christus so dient, der gefällt Gott. Er wird auch von den Menschen anerkannt. Neunzehnter, lasst uns nach Frieden streben. Lasst uns einander aufbauen. 20. Zerstöre nicht Gottes Werk wegen einer Speise. Alles ist rein. Aber es ist schlecht, wenn ein Mensch es isst und dabei einen anderen stört. 21. Es ist gut, kein Fleisch zu essen oder Wein zu trinken. Tue nichts, wenn dein Bruder sich daran stört. 22. Deinen Glauben sollst du vor Gott für dich behalten. Glücklich ist, wer bei seinen Taten kein schlechtes Gewissen hat. 23. Wer zweifelt, wird verurteilt, wenn er isst. Er tut es nicht aus Glauben. Alles, was nicht aus Glauben kommt, ist Sünde.